Frank Zappa von seiner CD Sleep Dirt, das Stück Filthy Habits. Das Konzept des Ebow geht zurück bis ins Jahr 1967. Inspiriert von den Klängen von Iron Butterfly und Jimi Hendrix, schwebte den amerikanischen Machern eine Art Mini-Effektgerät vor, das 1969 erstmals als Arbeitsmodell vorlag. Ganze 5 Jahre hat es dann gedauert bis 1974, da die erste serienreife Version den Weg in die Musikläden schaffte. Einer der ersten Ebow-Hymnen, die es in die Charts schaffte, war der Hit der amerikanischen Metalband Blue Oyster Cult. Mit Fear the Reaper konnte die Band begeistern. Auch wenn der Ebow unauffällig eingesetzt ist, macht er doch schon ganz schön was her.